Lou Reed in Offenbach von Françoise Cactus, Brezel Göring und Oliver Augst. Creedmoor State Psychiatric Hospital, Long Island. I was headed to House 60. It was an enormous building, 24 floors, at least 650 feet in width, I'd guess. Barred windows and barbed wire. Das Creedmoor State Psychiatric Hospital, Long Island. Ich musste in Haus Nummer 60. Das Gebäude war riesig, 24 Stockwerke, wahrscheinlich 200 Meter breit, vergitterte Fenster und mit Stacheldraht gesichert. Ich hatte ein richtig schlechtes Gefühl, als ich vor dem Kasten stand. Drinnen alles in cremeweiß, endlose Gänge, Büroräume, Behandlungszimmer. Jede Tür war mit einem Vorhängeschloss gesichert und ich wurde durch das ganze Gebäude geleitet, wobei immer eine Tür vor mir auf und hinter mir wieder verschlossen wurde. Ich hatte keine Ahnung, was mich erwartete. Meine Eltern hatten mich zur Behandlung angemeldet. Schließlich kamen wir in den Wartesaal. Ich musste meine Kleider ablegen und ein Krankenhausnachthemd anziehen. Es war mir viel zu kurz und mein Pimmel guckte unten raus. Ich konnte einen Blick in das Behandlungszimmer werfen und sah, wie ein lebloser Körper auf einer Bahre nach draußen gerollt wurde. Ich musste mich auf einen Eisentisch in der Mitte des Raumes legen. Ich wurde an Armen und Beinen festgeschnallt. Eine Schwester kam, verabreichte mir ein Beruhigungsmittel, steckte mir einen Knebel in den Mund und bestrich meine Schläfen mit Salbe. Dann wurden die Elektrokabel an meinem Kopf befestigt. Das Beruhigungsmittel begann zu wirken und das Letzte, an das ich mich erinnere, war ein blendendes, weißes Licht. Als ich wieder zu mir kam, zuckte ich am ganzen Körper und mir lief Spucke aus dem Mund. Irgendwann kam die Krankenschwester und nahm den Knebel heraus. Sie sagte, ich solle versuchen, mich zu beruhigen. Sie half mir beim Anziehen und begleitete mich durch die Gänge nach draußen. Ich stand sehr lange still auf der Straße, denn ich konnte mich nicht erinnern, wo ich wohnte und wo ich hin wollte. Das sind die Folgen der Behandlung, die man als erstes zu spüren bekommt. Gedächtnisverlust und Konzentrationsstörungen, angeblich nur vorübergehend. Du kannst kein Buch mehr lesen. Bist du auf Seite 3, musst du wieder von vorne anfangen, legst du es weg, hast du alles vergessen. Gehst du einmal um den Block, weißt du nicht mehr, wo du bist. Hier kommt deine Schwester. Ihr Kittel ist schneeweiß. Keine Angst, sei munter. Sie lächelt, denn sie weiß. Sanft schnallt sie dich fest, damit du dich nicht bewegst. Dich erwartet ein Fest, das vergessen. Elektroschocktherapie, sie entspannt und befreit. Für immer glücklich, vergessen dein Leid. Elektroschocktherapie, die entspannt und wohltut. Elektroschocktherapie, adieu, träume gut. Sie legt dir Elektroden an. Bald fühlst du dich ganz weich. Du kannst endlich entspannen. Sanft schnallt sie dich fest, damit du dich nicht bewegst. Dich erwartet ein Fest, das Vergessen. Elektroschocktherapie, sie entspannt und befreit. Für immer glücklich, vergessen dein Leid. Also dann nochmal, bitte sehr. Guten Abend. Ich möchte zunächst alle Mitglieder des Offenbacher Singvereins begrüßen zur ersten Probe in der neuen Saison. Ich bedanke mich für das Interesse, die Treue und das zahlreiche Erscheinen. Das Programm, das wir für das nächste Konzert einüben werden, steht unter dem Motto »Der perfekte Tag«. Und wir beginnen die heutige Probe mit dem Studium des gleichnamigen Titels A Perfect Day. Er stammt aus der Feder von Lou Reed, einem Mitglied der Gruppe Velvet Underground, die vor allen Dingen durch ihre kontroversen Texte und poetistischen Lärmpassagen auffielen. Die Gruppe zerbrach an Erfolglosigkeit, Rivalitäten und künstlerischen Differenzen. Lou Reed begann dann eine Solokarriere, in der er einige zeitlos schöne Chansons komponierte. Und wir widmen uns heute also einem Lied aus dieser Schaffensperiode, A Perfect Day. Es ist ein perfekter Tag. Ich warte auf dich im Park. Dass du schnell zu mir kommst und mir die Ware bringst. Meine Medizin heißt Heroin und ich nehme sie zu mir, wenn ich melancholisch bin. Und das kommt vom Heroin. Ich drehe sinnlos meine Runden und ich warte hier seit Stunden, sehe Pärchen beim Küssen zu. Und wer nicht kommt, bist du. Meine Medizin heißt Amphetamin und ich nehme sie zu mir, wenn ich euphorisch bin. Und das kommt vom Amphetamin. Meine Medizin heißt Ketamin und ich nehme sie zu mir, wenn ich selbst mitleidig bin. Und das bin ich meistens wegen dir. Wegen dir. Wieso bleibst du so lange weg? Ich rühre mich nicht vom Fleck. Lou Reed ist sogar mal hier aufgetreten in Offenbach. Hat genau 5 Minuten gedauert, das Konzert. Dann ist er unter Protest von der Bühne. When I met Lou, it was a great idea from Andy. Then I met Lou, it was a great idea from Andy. I was in the factory, Andy said to me, I should sing with these guys, the Velvet Underground. The singer Lou doesn't look good, but Andy said Lou could write songs. Lou immediately didn't like me because of his jealousy. He was so jealous because he looks hideous. But it was a great idea from Andy. Lou wrote for me, I'll be your mirror, because he would love to be me. Lou wrote for me, femme fatale, but actually he was the femme fatale. And he thought I looked good wearing men's suits in black or white. I had a classic style. Lou was so ashamed, he couldn't perform, and he always tried to take his revenge. Then I met Lou, it was a great idea from Andy. Then I met Lou, it was a great idea from Andy. A great idea from Andy. It was a great idea from Andy. So, ich möchte Sie jetzt bitten, die privaten Gespräche einzustellen. Wir beginnen mit der Probe. I hate hippies. Lou hates them too. Flower power, California, fuck it. I hate hippies. You hate them too. I hate hippies. Mir fällt noch eine richtig gute Konzertgeschichte ein. Vielleicht könnte man da mal ein Hörspiel draus machen. 1979. Ich war verliebt, es war kompliziert, es war aussichtslos. Sie war älter als ich, klapperdürr, knallrote Haare, immer in Schwarz und ein Gesicht, das aussah, als müsste sie sich von einer schweren Krankheit erholen. Mir hat das Aussehen gefallen. Von dem Rest hatte ich keine Ahnung. Ich sag das ganz ehrlich, ich hatte keinen Schimmer. Es fing schon mit der Musik an. Ich wäre nicht im Traum drauf gekommen, zu einem Konzert von Lou Reed in die Stadthalle nach Offenbach zu gehen. Sie wollte dahin. Keine Ahnung, wer das war, habe ich erst später mitbekommen. Velvet Underground und so, gebe ich ehrlich zu, das war mir alles damals noch kein Begriff. Nicht nur, dass ich nicht wusste, auf was für einem Konzert ich war auch noch eingeschüchtert. Alle brüllten durcheinander. Anfangen! Geld zurück! Dann kam die Band auf die Bühne mit anderthalbstündiger Verspätung. Nach einem Lied war dann Schluss. Er hatte Streit mit dem Publikum und verließ nach einem Handgemenge die Bühne. Und dann erlebte ich die erste Saalschlacht meines Lebens. Alle waren so sauer, dass sie einfach Dampf ablassen mussten. Dazu kam die ganze Warterei vorher und dann der Konzertabbruch. Völlig unmoderiert. Da ist niemand mal auf die Bühne gestiegen und hätte durchgesagt, was los ist. Nichts. Das Geld gab es auch nicht zurück. Die Polizei hatte uns dann ziemlich unsanft aus dem Saal gescheucht. Exactly two songs, but Hier, ich hab 22,40 Mark für die Karte bezahlt. Ne? Und dann war das Konzert nach 5 Minuten vorbei. Das ist echt der Betrug. Da haben wir den Laden kurz und klein gekloppt. Luke can be charming and adorable, funny and incredibly seductive. He can, but he can also be quite the contrary. Something went wrong with him. Luke kann zauberhaft sein, charmant, witzig und unglaublich verführerisch. Kann, aber er kann auch anders. Irgendwas ist bei ihm schief gelaufen. Wenn er lieben sollte, hat er gehasst. Wenn er hassen sollte, hat er geliebt. Woher sowas kommt? Vielleicht so viel Mutterliebe. Die haben ihn als Kind wohl fast erdrückt. Wollten nur das Beste für ihn. Naja, eben das, was sie für das Beste hielten. Und als es immer offensichtlicher wurde, dass Lou einfach stockschwul ist, haben sie, nur zu seinem Besten, versteht sich, einer Elektroschockbehandlung zugestimmt. Damals wurde noch richtig Strom in die Körper reingejagt. Jeder bekam die gleiche Voltzahl, egal ob fetter 50-Jähriger oder schmächtiger Teenager. Auf jeden Fall, den Lou scheint es mächtig aus der Bahn geworfen zu haben. So eine Behandlung geht über viele Wochen, sogar Monate. Und am Ende hatte er zu seinen eigenen Problemen noch ein paar schöne neue dazu bekommen. Schlaflosigkeit zum Beispiel bis heute. Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb er so viele Drogen nimmt. Naja, wahrscheinlich gibt es noch 1000 andere Gründe. Woher seine Gewaltausbrüche kamen, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Manchmal hat er einfach verrückt gespielt und ist irre zerstörerisch geworden. Dieser Wecker hier zum Beispiel, der hatte auch mal 2 Zeiger. Jetzt gibt es nur noch den kleinen. Der andere ist abgefallen, als er das Ding durch die Gegend geworfen hat. Und hier der Tisch. Ay, hey! hat er reingekratzt. Er wollte I hate you schreiben, aber mittendrin war sein Zorn schon wieder verflogen. Vielleicht hing seine Wut aber auch mit der Tatsache zusammen, dass er sich immer versteckt hat. Seine Eltern wollten nicht, dass er schwul ist. Klar, ein Albtraum. In der Factory, wo ja nun wirklich mehr Homos als Heteros rumliefen, hatte er immer Freundinnen. Später hat er sogar eine geheiratet. Da waren sogar seine Eltern zufrieden. Wie das funktioniert hat im Bett, das möchte ich wirklich nicht wissen. Wahrscheinlich nur mit Gewalt. Ich glaube, dass ich der Erste war, mit dem er sich öffentlich gezeigt hat. Naja, eine Drag Queen, aber immerhin. Mein Pinsel ist auch so klein, dass ich besser als Frau durchgehe. Aber leider ist es so, wie ich vorhin gesagt habe, Lou kann sehr nett sein und dann, wenn man sich auf ihn eingelassen hat und mehr von ihm will, kann er sehr gemein werden. Gerade dann, wenn man es nicht erwartet. Wo Liebe sein sollte, ist nur Hass. Ja, der Transformer eben, da ist er wieder. Jeden Abend klingelte das Telefon. Rachel, komm! Rachel, steig in den Flieger! Rachel, ich brauche dich! Rachel, hier läuft alles schief! Rachel, Hilfe! Ich habe mich natürlich nicht gerührt. Ich habe mir eine Zigarette angezündet, mich zurückgelehnt und habe mir das Gequatsche angehört und bin selbstverständlich schön hier in New York geblieben. Vermittlung, ein Anruf aus Übersee. Ja, bitte, nehme ich entgegen. Schon wieder Lou, na klar, wer sonst? Ob ich käme? Nein, habe ich gesagt. Ich würde von jetzt ab ein bisschen Abstand halten. Das würde ja immer schöner. Was denn das jetzt schon wieder hieße? Ob er ein wildes Tier sei, zu dem man Sicherheitsabstand halten müsse? Ja, habe ich gesagt. Im weitesten Sinne, ja, klar. Das Rock'n'Roll Animal eben. Fand er nicht lustig. Er musste dann auf die Bühne, wo es anschließend höllisch geknallt hat. Er ist in dieser Nacht sogar noch im Gefängnis gelandet, wahrscheinlich verdientermaßen. Der Tourmanager hat ihn am nächsten Tag wieder freigekauft. His tour manager bailed him out the next day. Telephone ringing. surprise in his mind. Wir erhielten auf der Wache einen Notruf aus der Stadthalle. Tumultartige Zustände im Zuschauerraum und Vandalismus in der Künstlergarderobe. Die Kollegen haben versucht, mit Schlagstöcken den Saal zu räumen, während ich mit zwei Beamten den Bereich hinter der Bühne gesichert habe. Es ist selten, dass sich das Wissen von der Polizeischule so schön in der Wirklichkeit widerspiegelt. Aber in diesem Falle passte alles. Rockmusik, provokante Kleidung, unsteter Blick, Zerstörungswut. Mein Lehrer hätte gesagt, na, welches Element fehlt noch in diesem Blumensträußchen? Genau, Drogen. Nach denen haben wir dann auch gesucht, als wir das Subjekt in Verwahrung genommen hatten. Und siehe da, was haben wir gefunden? Betäubungsmittel und Substanzen. So, das war's für heute Abend, Herr Ried. Jetzt geht's direkt auf die Wache und dann verbringen Sie die Nacht schön in der Zelle. Morgen werden Sie dann dem Haftrichter vorgeführt. Wir können Ihnen noch was zu essen bestellen, das wird Ihnen allerdings in Rechnung gestellt. Da hat er getobt, der kleine Mann. Die Garderobe sah aus, als hätte der Blitz eingeschlagen. I wanted my Lewis to have all chances whatsoever. I hoped he'd become a doctor or lawyer. We lived in a pretty bungalow, all very modern, in a good neighborhood. And Lewis only played with kids who grew up under the same orderly conditions. Ich wollte, dass meinem Louis alle Chancen offen stehen. Ich hoffte, er würde einmal Arzt oder Anwalt. Wir wohnten in einem schönen Bungalow, sehr modern eingerichtet, in einer guten Gegend. Und Louis hatte nur mit Kindern, die in ähnlichen Verhältnissen aufwuchsen, zu tun. Als ich bei ihm gewisse Veränderungen bemerkte, die sich auch in seiner Launenhaftigkeit niederschlugen, entschieden wir uns, ihn für die Behandlung anzumelden. Die Vorstellung, dass mit unserem Jungen etwas nicht stimmen könnte, brachte mich zur Verzweiflung. Wir haben uns das alles ganz genau erklären lassen. Professor Charletti aus Italien habe diese wunderbare wirksame Kur entwickelt, die Schizophrenie, Epilepsie, Halluzinationen, Konfusionen, Alzheimer, Melancholie, Syphilis gleichermaßen kurieren kann, da zwischen all diesen Krankheiten ein Zusammenhang vermutet wird. Hugo Charletti, diesem Wohltäter der Menschheit, kam die Idee zu seiner Methode, als er beobachtete, wie Schweine vor der Schlachtung mit Strom betäubt wurden. Wir wollten als Eltern ja nur das Beste für unseren Sohn und ihm alle Chancen offen halten. Ich glaube, es hat ihm sehr gut getan. Auch wenn der gewünschte Effekt nicht eingetreten ist und er letztlich versagt und keine Karriere in unserem sozialen Milieu geschafft hat. And didn't accomplish a career in our milieu. So feminine. Professor Chevletti had observed pigs get incredibly quiet on the way to the abattoir if you gave them before a good dose of electroshock. So electric anyway. Me and my husband, we saved his life. Poor Mrs. Pungen couldn't save Nancy. Elektroschocks. Elektroschocks werden gegen Melancholie verwendet. Hier ein Beispiel. Antonin Artaud, ein extremer Melancholiker. Hallo Antonin, wie fühlst du dich so? Momentan weiß er nicht mehr, dass er Antonin heißt. Bringen Sie Bandagen für seine Fesseln und seine Knöchel. Er sich wie ein Tier gegen das gewehrt, was ihm gut tut. Vergisst er den Grund seiner Melancholie, hat er keinen Grund mehr, melancholisch zu sein. Und jetzt überlassen wir Antonin seiner Dichtung. Poesie. Les électrochocs. Les électrochocs. Les électrochocs. Zweite Strophe. Les électrochocs. Les électrochocs. Dritte Strophe. Les électrochocs. Électricité. Œil pour œil, dent pour dent, électricité pour électricité. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Elektrizität um Elektrizität. Die Sprache als Rache und der elektrische Gitarrenamp als Rache. Ja, der Kerl ist nicht auf die Bühne gekommen. 2 Stunden haben wir gewartet. 2 Stunden. Dass der feine Herr mal seine Nase rausstecken tut. Gebrüllt habe mir wie die Affe. passierte es meines Wissens nichts. Dann kam er. Endloses Drehen an der Gitarre und am Verstärker. Irgendwann passte es und dann hat er ein Lied gespielt. Ein Lied. Sweet Jane war das. Als er damit fertig war, hat hier der Klaus aus Frankfurt gerufen, auf Englisch, hast du gehört, hat er gerufen, play Heroin, you fucker. Da ist der Lou gleich runter von der Bühne und hat ihn sich gepackt. Der Klaus wusste gar nicht, was los ist. Da hat er schon eine sitzen gehabt. Na, und dann hat er dem Lou halt auch eine verpasst. Und dann brach die Hölle los. Alle habe die Stühle auseinandergerobbt und auf die Bühne geworfen. Schlägerei gab's, ach, die GIs habe nur drauf gewartet, dass sie sich amüsieren dürfen. Das ging wie beim Orchester. Einer gibt das Startsignal und alle anderen fallen ein. Klack, klack, boom, boom, klack, klack, boom, boom, klack, klack, boom, boom, klack, klack, boom, boom, klack, klack, boom, boom, klack, klack, boom, boom, klack, klack, boom, boom. Ich war eine manische Schlagzeugerin, verschlossen, androgen. Boom, boom, boom, boom. Ich hielt den Mund und spielte auf den Stand-Toms. Ich war so breit, ich konnte bis in die Ewigkeit denselben Rhythmus schlagen. Ich war eine manische Schlagzeugerin und Lou liebte mich und ich ihn auch, obgleich er ein Arschloch war. The whole tour atmosphere was piss awful. I didn't get on with Lou at all. To put it simply, he is one of the most unpleasant people I've ever been around. He's always shit-faced. He does an unbelievable amount of drugs. I mean, the guy's completely off the rails. Die ganze Tour über gab es schlechte Stimmung. Ich hatte nicht viel Spaß mit Lou. Er ist einfach kein angenehmer Zeitgenosse. Ständig zugedröhnt, immer betrunken, nimmt ungeheure Mengen Drogen und ist komplett daneben, was an sich schon anstrengend ist. Außerdem hat er Stimmungsschwankungen. Eben noch ganz nett, im nächsten Moment das größte Arschloch. Heroin, Speed, Tabletten, Koks. Ich ahne nicht, was der alles nimmt. Er wüsste schon gar nicht mehr, wie es überhaupt wäre, nüchtern zu sein, hat er gesagt. Er selbst findet das alles ganz in Ordnung. Wenn er nicht so viel trinken würde, wäre er wahrscheinlich ganz dünn, hat er neulich behauptet. Der Träumer. Von wegen. Er ist völlig abgemagert. Ich spiele Synthesizer in der Band. An einem Abend hat Lou dem Techniker ein Zeichen gegeben und er hat mir einfach den Saft abgedreht. Lou hat das auch noch laut kommentiert. Gitarren sind immer gut, hat er ins Mikrofon gesagt. Haha, sehr lustig. Dann konnte ich natürlich nicht mitspielen für den Rest des Abends. Ich hätte ihm alle Zähne einschlagen können. An jenem Abend in Offenbach war Lou in besonders düsterer Stimmung. Wir hatten dann auch noch über eine Stunde Verspätung. Lou hat sich einfach in seiner Garderobe eingeschlossen. Das Publikum wurde ungeduldig. Die waren schon richtig sauer von der Warterei. Also Lou kam schließlich doch noch raus. Wir waren alle erleichtert, dass er nun endlich auf die Bühne gehen würde. Von wegen. Jetzt muss ich aber wieder auf Klo, merke ich gerade. Der Tourmanager hat ihn angefleht, sich zu beeilen. Willst du, dass ich mich einpullere, hat Lou gesagt, und weg war er für weitere 20 Minuten. Die Stimmung im Saal war inzwischen offen feindselig. Dann hat sich Lou was zu essen vom Buffet geholt. Als wir raus auf die Bühne kamen, hat der ganze Saal Buh gerufen. Lou meinte nur, wenn ich zukünftig sagen werde, dass früher alles besser war, dann meine ich genau solche Abende wie den heutigen. In the future, when I say that things used to be better in the past, I'll be thinking of Offenbach. Ich drehe einsame Runden auf meiner Umlaufbahn im eiskalten Weltall. Alles um mich ist unendlich leer und trist. Manchmal stoße ich mit anderen Weltraumschrott zusammen. Wie ein Besessener sende ich immer wieder die gleiche Nachricht. Hass, Satellit, ich bin ein Satellit, himmlisches Objekt. Ich zieh Planeten an und stoß sie an. Ich drehe einsame Runden auf meiner Umlaufbahn im eiskalten Weltall. Ich habe vor dem Konzert in Offenbach versucht, ein Interview mit Lou Reed zu führen. Ich sage extra versucht, denn ich habe noch nie einen so verschlossenen Gesprächspartner gehabt. Als ich ihn nach Velvet Underground fragte, sagte er nur: Wir waren die Ersten, vorher gab's keine Bands. Und auf die Frage, ob das Lied Kill Your Sons autobiografisch sei und vom Verhältnis zu seinen Eltern handeln würde, antwortete er: Keine Ahnung. Vielleicht nicht. All your tubi psychiatrists are giving you electroshock. They said they'd let you live at home with mom and dad instead of mental hospitals. Es stammt von dem 1974er Album Sally Can't Dance, über das Lou Reed sagte, es sei einfach nur billig und grauenvoll. Und? Ich hasse das Album. Auf diese Platte folgte das infame Metal Machine Music, das mit seinem Feedback-Noise, Rückkopplungsschleifen und manipulierten Kassettenrekordern als ein gelungener akustischer Kommentar zur Elektroschocktherapie gelesen werden könnte. Er habe die Platte damals aufgenommen, um all die Arschlöcher loszuwerden, die auf seinen Konzerten immer nur Vicious und Walk on the Wild Side brüllen. Walk on the Wild Side! Diese Leute sollten beim Hören denken: Ach du Scheiße, was ist denn das für ein Schrott? Ich sagte ihm, dass diese Musik wirklich sehr schwer zugänglich sei. Geben Sie sich keine Mühe, das zu verstehen. Es lohnt sich nicht. Die folgenden Platten kehrten zum Softrock-Sound zurück, verkauften sich zwar gut, aber klangen, immerhin gab es in New York und England Punkmusik, irgendwie gezähmt und aus der Zeit gefallen. Und dann kam Street Hassle, ein Album voller sozialrealistischer Brutalität. Der Lou Reed von Offenbach war der Lou Reed dieser Phase, zornig und desillusioniert. Schließlich habe ich meinen Mut zusammengenommen und ihn gefragt, warum er Journalisten nicht mag. Die Antwort war der vielleicht längste Satz des Gesprächs. Den meisten Journalisten geht's doch nur darum, sich selber interessant zu machen, indem sie sich mit mir beschäftigen. Es ist nicht mein Ziel, gelobt zu werden. Ich bedankte mich für das Gespräch und wünschte ihm zum Abschied viel Glück. Kennen Sie den Spruch, Betrunkene und Narren schützt der liebe Gott? Ich gehöre beiden Gruppen an. Lou says he doesn't understand why he's giving his life away to people who don't understand nothing of his music. Well, it's all in his mind. He's not sweet, he's not kind. He's the worst artist you could dream of. He's just driving me mad. It doesn't matter anyway, because he's going to go again. He's not gonna play a single show on this tour that sucks anyhow. Well, it's all in his mind. He's not sweet, he's not kind. He's the worst artist you could dream of. He's just drunk. Ask myself, what is in his mind? What is in his mind? What is in his mind? You do what you love, or you get arrested.